Die Deutschnationale Volkspartei ist heute die einzige und alleinige Trägerin eines aktiven, zielklaren Monarchismus. Wie sie die einzige Partei ist, die die Farben Schwarz-Weiß-Rot, ihre Tradition und die mit ihnen verbundenen politischen Zielsetzungen hochhält und verficht. Mit der Staatsidee, die uns erfüllt, ist die Monarchie im Sinne der Wiederaufrichtung eines Hohenzollern-Kaisertums unlöslich verbunden. Der Eigenart und der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Volkes am meisten entsprechend, verbürgt nach unserer unerschütterlichen und gerade in der nachrevolutionären Zeit besonders gefestigten Überzeugung, die Monarchie am sichersten Wohlfahrt und Einheit des Volkes, vor allem auch die Sauberkeit der öffentlichen Verwaltung. Durch Millionen deutscher Herzen, die durch eine unheilvolle Misswirtschaft herbeigeführte herbe Not seelisch und körperlich zermürbt, geht heute die heiße Sehnsucht gerade nach diesen Gütern. Der Blick dieser Millionen richtet sich von selbst in jene glücklichere Zeit, da ein deutsches Kaisertum Glück und Wohlfahrt aller Volksschichten verbürgte und da der Aar des deutschen Handels bis an die Enden der Erde flog. Noch ist unser zerrütteter Staat nicht wieder reif für den Thron, aber Aufgabe der Deutschnationalen Volkspartei soll es sein, unser Geschlecht einer Krone wieder würdig zu machen. Pflichterfüllung am monarchischen Gedanken, nicht zuletzt auch gegenüber der Jugend, ist edelster Dienst am Volke. Diesen Dienst zu leisten, sieht die Deutschnationale Volkspartei als ihre geschichtliche Berufung an.